Hilfe! Hallo, kommen Sie bitte schnell! Meine Freundin verliert das Fruchtwasser. Ich meine Blut. Sie verliert Blut und das Fruchtwasser. Gehen Sie mal zur Seite. Hier auf die Trage mit ihr. Hallo. Hallo, junge Frau. Können Sie mich hören? Hallo. Machen Sie die Augen auf. Hallo, hören Sie mich? Lass mich mal. Guck dir das an. Ich glaub's ja nicht. Was ist das denn? Soll das ein Witz sein? Witz? Was heißt Witz? Liebesschwindel von Cédric Prévost, aus dem Französischen von Liz Künzli. Hörspielbearbeitung Manuela Reichert. Regie Petra Feldhoff. Passen Sie auf, Julie. Sie sind doch Julie. Gut. Also, ich erkläre Ihnen die Szene. Ist ganz einfach, nichts Weltbewegendes. Also, es geht um ein weinendes Mädchen. Also, sie weint wahnsinnig heftig. Sie heult Rotz und Wasser, als wäre ihr was ganz, ganz Furchtbares zugestoßen. Ja, also zum Beispiel, jemand aus ihrer Familie ist gestorben oder ihr Freund oder ihre beste Freundin oder ihr Hund. Ich meine, wen Sie sich da vorstellen, das ist Ihnen überlassen. Sie müssen nur ganz, ganz, ganz unglücklich aussehen. Wir wollen die Tränen in Großaufnahme. Verstehen Sie? Ja, natürlich. Also, nach der Großaufnahme, nachdem man ihre Tränen, also ganz viele Tränen gesehen hat, dann fährt die Kamera zurück und man sieht, dass das weinende Mädchen in Wirklichkeit vor einem Camcorder sitzt. Ja, so genau wie hier. Man sieht eine Schauspielerin, die gerade ein Casting macht, wie dieses Casting hier, und dass sie so tut, als müsse sie heftig weinen. Sie spielt nur. Verstehen Sie? Was soll daran nicht zu verstehen sein? Ja, klar. Ja, also, von mir aus kann's losgehen. Von mir aus auch. Also gut, der Tod meiner Eltern. Sie hat doch gesagt, jemand aus der Familie. Ich habe keine Geschwister, also Tod von Mutter und Vater. Verkehrsunfall. Schrecklicher Unfall. Verschmolzene Metall- und Fleischteile. Entstellte Leichenteile. Verzweifelte Bergungskräfte. Zerfetzte Körperteile. Ihre Körper sind kaum zu erkennen. Verbrannte Haut. Also von mir aus kann's losgehen. Ja, gleich. Kleinen Moment noch. Gleich. Gleich weine ich. Bestimmt. Ich heule gleich. Mist. Also, das Begräbnis meiner Eltern. Alle heulen da, vor allem meine Großmutter. Mama war ihre einzige Tochter. Jetzt ist sie tot. Es ist doch nicht natürlich, dass die Kinder vor den Eltern sterben. Warum hat Gott das zugelassen? Der Priester erklärt das auch nicht, aber er spricht vom Leben nach dem Tod, vom Mysterium des Glaubens. Orgel und Geigen. Wie in einer Kinobeerdigungsszene. Und dann regnet es auch noch. Auf Beerdigung regnet es im Film fast immer. Ist praktisch, weil der Zuschauer die Wassertropfen, die den Schauspielern übers Gesicht laufen, für echte Tränen hält. Aber hier regnet es nicht. Mist. Mist. Also, das wird heute wohl nichts, ne? Moment noch, bitte. Ich hab's gleich, wirklich. So schwer kann das doch nicht sein. Ich meine, überall lauern Horror und Schrecken. Die Menschheit könnte von einer Atombombe dahingerafft werden. Babys, unschuldige Kinder, einfach weg. Oder eine tödliche Epidemie. Das ist es. Überall liegen Leichen. Die Räumungstruppen kommen nicht nach. Unter den Leichenbergen liegt mein Verlobter. Ich habe keinen Verlobten. Auch das ein Grund zum Heulen. Niemand liebt mich. Ich lebe in der Stadt der Liebe, Mutterseelen allein. Jung und einsam. Kein Freund, kein Sex. Das ist doch zum Weinen. Es kommt keine Träne. Das gibt's doch nicht. Dabei reicht schon ein Schlag auf die Nase, ein Löffel voll Senf, eine unter dem Lid eingeklemmte Wimper oder ein bisschen Tränengas. Ich verstehe das nicht. Das macht mich wahnsinnig. Ich könnte heulen. Also, ich stell jetzt mal aus. Macht ja nichts. Ist ja auch nicht so einfach. Mir ist schlecht vor Hunger. Heute Morgen konnte ich keinen Bissen runterkriegen. Vor jedem Casting ist das so, immer dasselbe. Heute war es noch schlimmer als sonst. Ich weiß bald nicht mehr, wovon ich überhaupt was zu essen kaufen soll. Miese auf dem Konto, 2 Monatsmieten im Rückstand. Die wollen den Strom abstellen. Die angehende Schauspielerin in ihrer ganzen Pracht. Klar könnte ich zu Hause anrufen. Aber bevor ich das tue, krepiere ich lieber. Sie sollen nicht recht behalten von wegen, du rennst in dein Verderben. Aber auf all die miesen Jobs habe ich auch keine Lust mehr. Kellnerin, Verkäuferin, Messehostess. Schlecht bezahlt. Darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit? Da kann man doch gleich betteln gehen. Wie die da. Jedes Elend bereits an Ihr Ohr gedrungen ist. Deswegen will ich Sie weder mit meinen Krankheiten noch meinem Elend. Gute Performance. Nicht schlecht. Heimgeben musste, weil ich kein Geld habe. Gute Stimme. Sie kennen das ja alles, wissen, wie es die ist ungefähr so alt wie ich. Daran, dass Sie keine Wohnung haben und keine Arbeit und Ihre Sucht nicht. Sieht aber völlig fertig aus. Gesicht schon voller Falten. Armut beschleunigt die Wirkung der Zeit, habe ich gerade gelesen. Der Beweis, Arme sterben früher. Sonst freue ich mich auch über ein Lächeln. Haben Sie ein paar Münzen für mich? Also gut, ich schenke dir ein Lächeln. Ich weiß, dafür kannst du dir nichts kaufen, aber sorry, ich bin auch nicht besser dran als du, auch wenn es nicht so aussieht. Haben Sie ein paar Münzen übrig? Das Leben in Paris ist teuer. Trotzdem alles Gute. An der nächsten Station muss ich raus. Obwohl, eigentlich ist es sinnlos, in die Schauspielschule zu gehen. Was soll ich überhaupt noch da? Ich sehe dich nicht in einer Hauptrolle, hat der blöde Michel mich neulich wissen lassen, als es um die Besetzung des Abschlussstücks ging. Soll ich bis ans Ende meiner Tage Statistenrollen spielen? Viele Figuren lassen sich heute sowieso schon mit dem Computer simulieren. Die Komparsen werden bald eine aussterbende Spezies sein. Wahrscheinlich verschwinden eines Tages alle echten Schauspieler wie die Dinosaurier, ersetzt durch digitale Stars. Vielleicht hängt am schwarzen Brett irgendein Job, der Geld bringt. Also, was haben wir denn heute? Gesucht wird übergewichtige junge Schauspielerin für die Rolle eines Mädchens mit Essstörungen. Gesucht wird sehr dünne Jugendliche für die Rolle einer Magersüchtigen. Eine echte Rothaarige, zwei völlig identisch aussehende Zwillinge. Vielleicht sollte ich für vier essen oder mich in den Hungerstreik begeben, mir die Haare färben. Wäre ich doch ein Mischling oder ein Albino, Lilliputanerin oder ein siamesischer Zwilling. Abgrundtief hässlich oder von erhabener Schönheit. Nur anders. Von mir aus auch voller Narben. Ein Krüppel ohne Beine. Abnorm eben. Nicht dieses Allerweltsgesicht, das immer im Hintergrund platziert wird mit dem Rücken zum Publikum zur Belebung des Bühnenbilds. Wenn man sich nur irgendwie an mich erinnern würde, anstatt mich ständig mit einer anderen zu verwechseln. Seit ich in Paris bin, immer dieselbe Frage. Sind wir uns nicht schon irgendwo begegnet? Nein, sind wir nicht. Einmal hat mir ein Mädchen beim Leben ihrer Mutter geschworen, wir seien zusammen aufgewachsen in irgendeinem Nest, von dem ich noch nie gehört habe. Was soll man tun, wenn man Mittelmaß ist und nicht mal auf Befehl weinen kann? Wenn man sein Foto an sämtliche Agenten geschickt hat, die alle antworten, sie könnten keine Schauspielerin vertreten, die sie noch nicht spielen sahen. Wo doch eine Schauspielerin, um zu spielen, gerade einen Agenten braucht, der sie vermittelt. Werden Sie der Liebling eines einsamen Menschen? Wer Sie auch sind, wir brauchen Sie. Was soll das sein? Egal. 4, 4, 8, 5, 1, 3, 8. Hey, was soll das? Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Ja, und? Was gibt's? Julie, erinnerst du dich nicht an mich? Keine Ahnung. Wer ist der Typ? Noch nie gesehen. Doch, natürlich. Was glaubst du denn? Schön, dich zu sehen. Ja, und nun? Wie, und nun? Darf ich jetzt vielleicht erfahren, warum du mich nie zurückgerufen hast? Was soll das nun wieder? Der meint das ernst. Ich habe deine Nummer verloren. Ja? Hättest du mühelos in jedem Telefonbuch gefunden. Hab ich gemacht, mehrmals, wirklich. Vielleicht habe ich deinen Nachnamen nicht richtig buchstabiert. Wie genau schreibst du dich? D-E-F-A-R-G-U-E. Kenn ich nicht. Lefargue. Der Name sagt mir nichts. Hab den Typen noch nie gesehen. Siehst du? Das war's. Ich hatte ein T vorne und W in der Mitte und dann noch ein L. Ich meine, da konnte ich dich ja auch nicht finden. Hier, schreib mir doch deine Nummer auf meine Hand, dann kann ich sie nicht verlieren. Okay, gib mir deinen Stift. Es ist wirklich schön, dich zu sehen, Julie. Ich meine, ich würde mich freuen, wenn du anrufst. Mach ich, bestimmt. Jetzt habe ich nur überhaupt keine Zeit. Entschuldige, aber ich muss wirklich los. Bis bald. Ich ruf an, ganz bestimmt. Never ever. Niemals. Ja? Hallo, guten Tag. Hier ist Julie. Ich rufe wegen der Anzeige an, die bei uns am schwarzen Brett hängt, in der Schauspielschule. Also, ich würde gerne wissen, worum es da geht. Am Telefon kann ich das schlecht erklären. Ich gebe Ihnen die Adresse, da werden Sie alles erfahren. Moment, können Sie mir nicht ein paar Stichworte geben? Und wann soll ich denn kommen? Ist das ein Casting oder was? Gibt's einen Termin? Sie kommen jetzt einfach gleich zu der Adresse, die ich Ihnen sage. Wie gleich? Das ist aber nicht üblich. Ich meine, ich könnte morgen Nachmittag... Das ist Ihr Pech, wenn Sie jetzt nicht können. Es gibt genug Bewerber. Boulevard Raspail. Können Sie nicht ungefähr sagen, worum es geht, was ich machen muss? Ich könnte mich vorbereiten. Boulevard Raspail, Nummer 262, sechster Stock. Hallo? Jetzt ist der Fahrstuhl auch noch kaputt. Das darf doch nicht wahr sein. Was mache ich hier? Völlig irre. Neugier kann tödlich sein. Aber was heißt Neugier? Überlebenswille. Was soll das denn? Sie heißen Eva. Sind 20 Jahre alt. Sie leben mit Abel zusammen. Das ist der junge Mann, der hinter dieser Tür wohnt und den Sie mehr als alles auf der Welt lieben. Sie müssen klingeln, weil Sie wieder einmal Ihren Schlüssel vergessen haben. Nicht mal eine Unterschrift. Ein Spinner. Total durchgeknallt. Nee, ich lasse das lieber. Andererseits, vielleicht ist das eine einmalige Gelegenheit. Teure Gegend hier, da wohnt nicht jeder. Also los. Angst hat nur der Marmeluck. Lieber Gott, mach, dass diese Tür nicht aufgeht. Ein Schwerhöriger würde mir auch helfen. Ich will ja nur alleine hier stehen bleiben vor dieser Tür. Schon wieder. Du hast mir so gefehlt. Mein Pfefferspray, mein bester Freund. Mir kann nichts passieren. Gar nichts. Du mir auch. Er küsst immerhin mit geschlossenem Mund. Was mich am meisten wundert, dass nach diesem Kuss niemand Kat ruft. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Wie halte ich den Kopf am besten? Ich liebe dich. Blick von schräg unten? Lächeln? Oder lieber ernst und innig gucken? Geöffnete Lippen? Ich liebe dich. Geschlossene Lippen. Ich liebe dich. Kameliendarmblick. Nur dich. Wenn ich das wüsste. Ich meine, die Wohnung ist riesig. Ich komme, Liebster! Ich folge am besten der Stimme aus dem Fernseher. Die ist ja nicht zu überhören. Eine russische Passagiermaschine ist heute Vormittag über Aserbaidschan abgestürzt. Die Küche. Unter den 150 Passagieren befanden sich Angaben der Fluggesellschaft auch zwei Franzosen. Die Besenkammer. Das Unglück ist noch ungeklärt. Extreme Witterungsverhältnisse haben... Das Wohnzimmer. Die Kandidatin hat 100 Punkte. Der Autoverkehr brach in der... Und wo ist er geblieben? Das kann doch nicht wahr sein. Komm doch mal! Spielen wir hier Fangen oder was? Ja, Liebling, bin schon da. Also gut, nochmal auf ins Labyrinth. Im Sendegebiet ist mit Sturm zu rechnen. Bitte, Eva, wo bleibst du denn? Ja, bin doch schon da. Also ist es ganz klar, was ich hier sehe. Liebe Güte, was ist das denn? Eine Schaufensterpuppe in einem Hochzeitskleid. Willst du es anprobieren? Aber warum steht die Dame mitten im Raum? Ich meine, was soll das werden? Sag mal, ich habe mich doch nicht etwa getäuscht. Das ist doch das, wofür du geschwärmt hast. Wahrscheinlich müsste ich jetzt vor Freude in die Luft springen. Ja, doch. Ich lasse mich jetzt auf den nächsten Stuhl fallen, fächle mir mit den Fingerspitzen Luft zu. Habe ich neulich im Kino gesehen. Sie trocknet ihre Tränen der Rührung. Scheint auch hier nicht seine Wirkung zu verfehlen. Der Gute wirkt jedenfalls gerührt. Ich habe eigentlich gedacht, wir könnten in diesem Sommer heiraten. Ich antworte nicht. Schließlich habe ich allen Grund, sprachlos zu sein. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich sage einfach nichts. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Küsse ihn. Aber nur mit geschlossenen Lippen. Ich meine, das Bett steht nebenan. Er soll bloß nichts Falsches denken. Aber was passiert jetzt? Der Mann kniet. Ist ja wirklich wie im Kino. Ein Ring. Du bist ja vollkommen verrückt. Ich meine, das stimmt in jedem Fall. Er hat sie nicht alle. Aber der Diamant blitzt. Sieht nicht ärmlich aus. Wir sind also verlobt. Aha. Wir sind verlobt. Wir müssen mit den Eltern reden. Mit deinen und meinen. Also, wo soll gefeiert werden? Inwieweit wollen sie in die Planung einbezogen werden? Meine Eltern wollen sicher, dass wir in derselben Kirche heiraten, in der sie geheiratet haben. Hoffentlich haben deine Eltern nicht auch eine Lieblingskirche. Ich meine, am Ende entscheiden wir, aber es wäre doch blöd, wenn es darüber Streit gäbe. Und die Brautjungfern, also ich bin für vier. Und zwar in Blassrosa. Ich weiß, das klingt sehr spießig, sehr konventionell, aber wer sagt, dass das Konventionelle falsch sein muss? Gerade der Widerspruch. Also wir machen ein irres Buffet, asiatisch-mediterran, sehr verrückt, aber Brautjungfern in Blassrosa, wie vor 100 Jahren. Die Gästeliste, also damit müssen wir uns Zeit lassen. Ich will wirklich, dass alles perfekt ist. Das soll doch wirklich der schönste Tag im Leben werden. Schließlich heiratet man nur einmal. Also ich will nur einmal heiraten. Darüber besteht kein Zweifel. Bis dass der Tod uns scheidet. Bei dir ist das hoffentlich auch so. Apropos Tod. Ich will natürlich neben dir begraben werden. Du musst nur noch den Friedhof aussuchen. Ich meine, dann liegen wir beieinander. Falls das mit dem jüngsten Tag und dem Auferstehen was wird. Man kann ja nie wissen. Ich bitte ihn jetzt nicht, diesen Gedanken näher auszuführen. Mir reicht völlig zu wissen, dass er eine Unbekannte dafür bezahlt, seine Verlobte zu spielen. Überhaupt, das ist das Stichwort. Zahlen. Dieses Theater kann nicht umsonst verlangt werden. Jede Arbeit verdient ihren Lohn. Was mache ich, wenn er mich ohne einen Cent entlässt? Ich kenne die Regeln hier noch nicht. Aber mein überzogenes Konto braucht eine Auffüllung. Weißt du, Lieber, der Kühlschrank ist ziemlich leer. Ich gehe gleich einkaufen fürs Abendessen. Ich bin wahnsinnig hungrig. Du müsstest mir nur ein bisschen Geld geben. Nicht ganz das richtige Stichwort für die Szene. Aber man kann schließlich nicht von Luft und Liebe leben. Ja, natürlich. Könntest du vorher vielleicht aber einmal ganz kurz das Kleid anprobieren? Die Braut vor der Hochzeit im Kleid sehen, das bringt Unglück. Einmal, bitte. Nur ganz kurz. Na gut, aber nur ganz kurz. Dreh dich bitte um. Wunderbar. Du siehst fantastisch aus. Hinreißend, wunderschön. Du wirst die tollste Braut, die Welt je gesehen hat. Ja, es passt perfekt. Jetzt aber raus mit dir. Du hast schon viel zu lange gesehen, was du nicht sehen sollst. Es sitzt wirklich, als sei es für mich geschneidert worden. Schon verrückt. Es sieht so aus, als kennt er meine Körpermaße genau. Und dass wir im nächsten Sommer tatsächlich heiraten. Ich fange an zu spinnen. Es könnte so aussehen. Schluss. Das Kleid kommt in den Schrank. Das gibt's ja nicht. Hier sehen Sie des Rätsels Lösung. Unglaublich. Nicht schlecht sortiert. 20. Nein, das sind mehr. Bestimmt 30 Hochzeitskleider. Immer das gleiche Modell, nur verschiedene Größen. Der Mann hat einen guten Fundus, alle Achtung. Ich gehe dann mal einkaufen. Bis später. Sehr gut. Du hast das sehr gut gemacht. Ich war fast davon überzeugt, dass wir im Sommer heiraten. Nimm Platz. Ich will dir kurz erläutern, worum es bei uns geht. Die Idee ist der Verleih von Personen. In Japan gibt es solche Agenturen übrigens schon eine ganze Weile. Einsame Menschen können bei uns Gefühle auf Zeit kaufen. Wir spielen Theater. Und das perfekt. Alles seriös. Sex haben wir nicht im Angebot. Wir bieten eine Dienstleistung an. So wie man sich zum Geburtstag einen Clown engagieren kann oder einen Zauberer. Es geht um den perfekten Schein. Wir zahlen gut. Und wir erwarten, wie gesagt, perfekte Arbeit. Zufriedene Kunden sind die Grundlage des Geschäfts. Also wenn du interessiert bist, du hast die Aufnahmeprüfung bestanden. Der Abend mit mir war gute Arbeit. Ich meine, das eine und das andere wirst du noch verbessern müssen, aber im Prinzip gute schauspielerische Leistung. Hut ab. Oh, was würde ich nur ohne dich machen? Du bist wirklich meine beste Freundin. Du, ohne dich wäre ich längst depressiv geworden. Selbstmordgefährdet. Nein, wirklich, du weißt gar nicht, was mir die Treffen mit dir bedeuten. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie es ohne dich wäre. Ich wäre wirklich verzweifelt, wenn es dich nicht gäbe. Ich meine, das ging mir noch grauenhafter. Wirklich extrem grauenhaft. Niemand hält es bei mir aus. Ich hatte dir doch von Pierre erzählt, dem Fahrer bei uns im Büro. Er hat nicht mehr angerufen. Ich bin wirklich am Ende, das kann ich dir sagen. Nie komme ich über die dritte Verabredung hinaus. Das war jetzt der vierte im letzten halben Jahr. Oh. Wirklich, nur weil ich weiß, dass ich dir alles erzählen kann, halte ich dieses beschissene Leben aus. Das kannst du mir glauben. Ach komm, du siehst das alles viel zu schwarz. Du hast bis jetzt kein Glück gehabt, aber es liegt nicht an dir. Ich bin schließlich der lebende Beweis dafür, dass man gerne mit dir zusammen ist, oder? Hallo, Entschuldigung. Ich würde gern zahlen. Einer der Grundsätze unserer Agentur lautet, es gibt kein zweites Engagement. Du spielst deine Rolle nur ein einziges Mal. Die Leute sollen sich nicht an dich gewöhnen. Jedes Spiel wird neu begonnen. Wie beim Roulette. Neues Spiel, neues Glück. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe mich entschlossen. Die Heimlichtuerei ist vorbei. Heute Abend werde ich es ihr endlich sagen. Liebste, morgen gehe ich zum Makler. Wir werden zusammenziehen. Ich kann nicht mehr ohne dich leben. Ich kann einfach nicht. Ich glaube außerdem, dass sie Verdacht geschöpft hat. Andauernd ruft sie an in letzter Zeit. Macht mir Liebeserklärungen. Das ist furchtbar. Denn ich bin so verliebt wie noch nie. Liebster. Ich hatte solche Angst, du würdest mich zum Teufel jagen. Ich meine, der Altersunterschied. Ach, Liebster. Wir werden zusammenbleiben. Für immer. Bis ans Ende unserer Tage. Ja, Liebster. Ich bin so glücklich. Wir haben Kunden aus allen Schichten. Kunden, die einsam sind und traurig. Und solche, die ihr Seelenheil bei uns finden. Ich meine, wir verhindern Katastrophen, Magengeschwüre, Gewalttaten, Ehebrüche. Ich freue mich so, dass er sie endlich einmal mitgebracht hat. Wissen Sie, es kommt nicht oft vor, dass er mir eine Freundin vorstellt. Naja, ich glaube, es ist uns beiden auch ziemlich ernst. Kommen Sie, ich zeige Ihnen ein paar Bilder. Man muss doch wissen, wie der Liebste als Kind aussah. Mutter, bitte. Katrin möchte dich bestimmt als Baby sehen, oder? Katrin? Ja, gerne, wirklich gerne. Schauen Sie, da war er gerade mal 3 Wochen alt. Und hier der erste Geburtstag. Er machte seine ersten Schritte genau an seinem ersten Geburtstag. Und da der stolze Blick. Das war nach dem Ausreißen des ersten Milchzahns. Wir müssen jetzt wirklich los. Setz dich doch mal hin. Ich mache jetzt ein Foto von euch beiden. Keine Widerrede. Katrin, bitte, lächeln. So, damit beginne ich jetzt ein neues Album. Ich hoffe, es ist wirklich ein Beginn. Ja, wir müssen jetzt los, Mama. Hm? Wirklich. Bis bald. Vielen Dank für den schönen Abend. So, das hätten wir. In ein paar Tagen sage ich, dass wir uns getrennt haben. Das wird dir mal wieder das Herz brechen. Ich glaube, nächstes Mal bringe ich eine farbige mit. Mal sehen, ob sie die auch in ihrem Album verewigen will. Also, ciao. Mach's gut. Ich muss mich beeilen, mein Freund wartet. Das war eine Woche. Wer war ich nicht alles? Die Enkelin eines Großelternpaares ohne Nachkommen, die Verlobte eines Playboys mit Bindungsschwierigkeiten, eine Passantin, die sich auf eine Verabredung mit einem krankhaft schüchternen Jungen einlässt. Ich bin die ideale multiple Persönlichkeit. Eine neue Nachricht. Wer soll mich schon anrufen? Wiedergabe. Egal, ich habe keine Lust auf Gespräche. Ich lege mich heute Abend aufs Sofa. Eva, Liebste, kannst du bitte eine Flasche Wein mitbringen, wenn du nach Hause kommst? Danke. Was ist das denn? Ich denke, eiserne Geschäftsregel ist nie ein zweites Mal die gleiche Rolle. Und nun engagiert mich der Chef selber zum zweiten Mal? Was ist mit neues Spiel, neues Glück? Wo bleibst du denn? Wir haben Besuch. Meine Schwester ist da. Sie ist für ein paar Tage in Paris. Kreuzte ohne Vorwarnung auf. Ich musste sie zum Essen einladen. Und, hör mal, ich habe ihr noch nichts von uns erzählt. Mach dir keine Sorgen, das kriegen wir schon hin. Sie heißt Claire. Hallo. Hallo, na da erkenne ich doch meinen Bruder. Er hatte immer schon die hübschesten Mädchen. Sie ist die erste Person seit langem, die behauptet, ich sei hübsch. Sie sieht ihrem Bruder ziemlich ähnlich. Cyril, ich finde Eva wirklich die hübscheste von all deinen Freundinnen. Cyril? Ja, das finde ich auch. Und deswegen... Nein, Quatsch, nicht nur deswegen. Auf jeden Fall... Halt dich fest, liebe Claire. Du bist die Erste, die es erfährt. Wir werden heiraten. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch eine Überraschung. Eine wirklich große. Also, Eva ist schwanger. Nein. Im 4. Monat. Wir bekommen einen Sohn. Du wirst Tante. Ach ja? Mir wird übel. Das ist ja wunderbar. Ich meine, mir muss doch übel werden. Allen Schwangeren wird übel. Cyril, Baby... Meine Rolle wird gerade neu geschrieben, scheint mir. Ich gehe mal in die Küche und mache uns was zu essen. Ich brauche dringend eine Spielpause. Eva, ich muss dich was fragen. Also, wie geht es, Cyril? Tja, leider weiß ich definitiv zu wenig über ihren Bruder, um darauf antworten zu können. Ich meine, schafft er es inzwischen ohne Probleme, das Haus zu verlassen? Ich weiß nicht. Ich meine, Cyril ist sehr diskret. Du weißt, er redet nicht gern über sich. Das habe ich befürchtet. Aber du musst es wissen. Du musst. Ich meine, jetzt stell dir vor, dem Kind passiert was, wenn du nicht da bist. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Der wahrste Satz des Abends. Cyril hat seit dem Tod unserer Eltern vor über 3 Jahren keinen Schritt vor die Tür getan. Sie sind bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Danach hat er sich völlig eingemauert. Hier in der Wohnung eingeschlossen. Ich habe alles versucht. Psychiater, Therapeuten... Mit Gewalt wollte ich ihn raustragen lassen. Irgendwann habe ich aufgegeben. Wie soll man jemandem helfen, der sich nicht helfen lassen will? Er hat genug Geld gehabt, also kann er sich hier lebendig einmauern. Ich habe das nicht mehr ausgehalten, deswegen bin ich weg. Ich meine, wir haben seit 2 Jahren kein Wort miteinander geredet. Ich dachte eigentlich, er würde mich gar nicht reinlassen. Aber du scheinst ja Wunder zu wirken. Also, sag mir die Wahrheit. Hast du ihn, seit ihr zusammen seid, je aus dem Haus gehen sehen? Ich könnte lügen. Also, wenn ich es genau bedenke... Oh mein Gott. Aber sag mal, wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Wie haben wir uns kennengelernt? Also, ich habe als Pizzabotin gearbeitet. Er hat Pizza bestellt. Er hat nochmal Pizza bestellt und nochmal. Schließlich zahlte er einen Aufpreis, damit nur ich ihm die Pizza bringe. Er hat sich bestimmt 2 Wochen ausschließlich von Pizza ernährt, bevor er sich schließlich traute, was zu sagen. Aber er kann doch nicht bis zum Ende seiner Tage hier sitzen bleiben. Mach dir keine Sorgen, das wird schon. Die Liebe hilft. Und mit dem Kind wird sicher alles anders. Er freut sich so. Was hickt ihr beiden denn aus? Nichts, gar nichts. Ich habe Claire nur erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich habe Eva nur gerade gebeichtet, dass ich nicht zum Essen bleiben kann. Tut mir wirklich leid, aber ich bin heute Abend noch verabredet. Ihr lasst von euch hören, ja? Ich meine, ihr gebt der Tante Bescheid, versprochen? Wir telefonieren ganz bald. Eva, pass auf dich auf. Bruder Herz, pass du auf sie auf. Auf bald. Adieu. Tschüss. Tschüss. Du warst großartig. Meint er jetzt mich oder mich? Ich meine, mich als Schauspielerin oder mich als seine Verlobte? Ah, das Baby. Liebster. Ich glaube, es hat sich bewegt. Man kann sagen, was man will, aber manchmal meint es das Leben einfach gut mit einem. Seit 4 Wochen verdiene ich, abgesehen davon, dass ich mein erstes Kind erwarte, richtig gut Geld. Alles läuft großartig. Seit dem Abend mit seiner Schwester und der Empfängnis unseres Kindes verlangt mein Chef immer häufiger von mir, dass ich seine Verlobte spiele. Vor allem natürlich, um die Geburt vorzubereiten. Allerdings konnten wir uns noch nicht auf einen Namen einigen. Entschuldigung, darf ich dich mal was fragen? Was gibt's denn? Seit 2 Wochen lässt er sogar einen Trainer für Schwangerschaftsgymnastik nach Hause kommen, der mir beibringt, richtig zu atmen. Cyril macht die Übung brav mit. Ich trage eine Art Prothese, damit mein Bauch echter aussieht. 5. Schwangerschaftsmonat verpflichtet. Sag's mir deinen Vornamen, bitte. Mein Vorname? Wofür brauchst du den denn? Nach dem Abend mit seiner Schwester war ich etwas verwirrt. Ich dachte, er hätte mich nur angerufen, weil seine Schwester überraschend vor der Tür stand. Aber inzwischen habe ich mich an den Traumjob gewöhnt. Das sichere Einkommen ist die eine Sache. Vor allem kann ich die Rolle auf lange Sicht weiterentwickeln. Ich meine, diese Chance bekommt eine Schauspielerin nicht oft. Der Computer braucht den. Wenn das Kästchen leer bleibt, nimmt er die Umfrage nicht an. War nicht meine Idee. Du kannst ja auch irgendeinen Namen ausdenken. Ich will deinen Ausweis bestimmt nicht sehen. Mir ist es ganz egal. Ich verdiene keinen Cent mehr, ob du nun die Wahrheit sagst oder nicht. Okay, schreib Eva. Alter, Beruf, Familienstand? 22, Schauspielerin, alleinstehend. Warst du das jetzt? Nein, nicht ganz. Lebst du noch bei deinen Eltern? Nein, tue ich nicht. Wohnst du allein? Hast du einen Freund? Natürlich habe ich auch schon in Erwägung gezogen, er könnte mich wirklich mögen. Aber wir sind schließlich Profis. Ich sowieso. Aber er auch. Und am Hochzeitstag wird die Sache sowieso zu Ende sein. Von seiner Agoraphobie konnte ich mich inzwischen wirklich überzeugen. Ich habe mir alles Mögliche ausgedacht, um ihn aus dem Haus zu locken. Erfolglos. Der Mann will nicht raus. Meinetwegen. Bleibt er eben zu Hause. Außerdem gibt's das Internet. Mein Verlobter scheut keine Ausgaben, um mich froh zu stimmen. Geld hat der Mann. Sein Geschäft geht auch immer besser. Ich muss nur meine eigene Auftragslage anschauen. Bis zu meinem 100. Kunden dauert's nicht mehr lange. Ja, völlig allein. Ich lebe allein. Und kein Freund im Moment. Nein, null und niemand. Wozu soll das eigentlich alles gut sein? Warum wollt ihr das wissen? Naja, es geht um eine Umfrage über die Franzosen und die Liebe. Na prima. Da habt ihr ja einiges vor. Hey, das ist wirklich nicht komisch. Auf die Frage, ist die Liebe die wichtigste Sache in ihrem Leben, haben 50% der von mir befragten Leute mit Nein geantwortet. Stell dir das mal vor. 50% haben Nein gesagt. Überhaupt nicht. Als ich das in die Redaktion brachte, hat mir das kein Mensch geglaubt. Die dachten, ich hätte die Antworten gefälscht oder die Leute hätten mich hochgenommen. Auf jeden Fall hat mir das niemand abgenommen. Deswegen muss ich nochmal von vorn anfangen. Kein Vergnügen bei der Kälte, kann ich dir sagen. Aber alle wissen genau, was rauskommen muss bei so einer Umfrage. Na klar ist die Liebe das Wichtigste in meinem Leben. Unschlagbar. Die Mehrheit aller Leute denkt das, ja, denken jedenfalls die Redakteure meiner Zeitschrift. Also muss das Ergebnis sein, sonst brauche ich gar nicht wieder aufzutauchen. In dem letzten Monat hatte ich 5 ernste und 4 flüchtige Affären. Habe unzählige zärtliche Worte gehört und ebenso viele voller Überzeugung geflüstert. Ich war liebevoll zu 20 Vätern und Müttern. Voller Zuneigung zu bestimmt ebenso vielen besten Freundinnen und alten Freunden. loyal zu mehreren Brüdern und Schwestern. Dann gab es da noch die alte Lehrerin, deren Lieblingsschülerin ich war. Und ich war die erste Frau, in die sich heimlich der schwule Nachbar verliebt hatte. So viel Liebe gab es für mich im wirklichen Leben nie. Also, ist die Liebe das Wichtigste in deinem Leben? Ja, na klar. Was glaubst du denn? Jetzt muss ich aber los. Mach's gut. Mein Freund wird sonst ungeduldig. Wir müssen zu Leuten, deren Beziehung droht, den Bach runterzugehen. Sozusagen ein Liebesfeuerwehreinsatz. Ciao! Hey, ich denke, du hast keinen Freund. Sie heißt Alice, er heißt William. Mein Mann heißt Pierre. Wir kennen uns alle schon ewig. Sie und ich waren zusammen im Internat. Pierre und ich haben uns auf ihrer Hochzeit kennengelernt. Er war Williams Trauzeuge. Hey, was soll das? Mann, ich erschrecke dich offenbar jedes Mal. Du also auch. Die Anzeige am schwarzen Brett hatte was, oder? Du hast deinen Ehering noch nicht am Finger. Oh, Entschuldigung, ja. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Nein, hier ist er nicht und da ist auch nicht. Reizend, deine Nummer. Ganz reizend. Aber ich bin nicht hier, um mich zu amüsieren. Hey, ich bin kein Amateur und ich arbeite auch nur mit Profis. Du erinnerst dich tatsächlich nicht an mich. Du hast mich angelogen neulich in der Schule. In Wahrheit hast du mich völlig vergessen. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Das ist jetzt wohl auch nicht der richtige Augenblick. Wir haben hier einen Job. Schon vergessen? Pierre, kommst du? Was ist denn los, Alice? Ich halte es nicht mehr aus. Es ist gut, dass ihr da seid. Ich kann nicht mehr mit ihm leben. Ach komm, Alice, ihr habt gestritten. So schlimm wird's nicht sein. Wir streiten auch oft, stimmt's, Pierre? Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht lieben. Oder, Schatz? Ihr beide, ihr seid ein Traumpaar. Wir sind das Albtraumpaar. Du kannst dir nicht vorstellen, wie unerträglich das alles ist. Wirklich unerträglich. Manchmal ist das Geld schwer verdient. Einen ganzen Nachmittag Ehestreit. Das ist nicht amüsant. Und wir sitzen dabei, geben Ratschläge, spielen die reine Liebe. Also ich gebe Ratschläge, mein Partner spielt den Verliebten. Streichelt, küsst mich, beißt in mein Ohrläppchen. Am Ende lieben die beiden sich auch wieder wie am ersten Tag und wir gehen als beste Freunde auseinander. Vielen Dank, wirklich vielen Dank. Was hätten wir ohne euch gemacht? Wirklich vielen, vielen Dank. Wir müssen uns bald wiedersehen, ja? Lass uns essen gehen nächste Woche. Du kannst mich loslassen, sie können uns nicht mehr sehen. Ich will dich aber gar nicht loslassen. Hallo, ist gut jetzt. Job ist zu Ende. Wie konntest du es nur vergessen? Wir haben uns vor 3 Monaten auf einer Party geküsst. Du musst mich verwechseln. Nein, ich erinnere mich genau an dich. Quatsch, ich war auf keiner Party. Ach nein? Ediths Geburtstag? Kommt es langsam wieder? Rue Jacob? Na, klingelt's? Na gut, dann war ich eben betrunken. Du warst nüchtern. Wir haben uns geküsst, es war schön, du wolltest anrufen. Reicht's jetzt mal? Was soll das Ganze? Ich bin verlobt und ich liebe meinen zukünftigen Mann mehr als mein Leben. Nächsten Sommer werden wir heiraten, verstanden? Ich will keinen anderen und dich küssen schon gar nicht. Außerdem bin ich schwanger, auch wenn man das noch nicht richtig sieht. So, das war's jetzt, oder? Tut mir wirklich leid. Adieu. Ich muss mich beeilen. Ich habe noch einen Job heute. Verlorene Tochter steht auf dem Programm. Elternliebe. Alles klar? Mach's gut. Sie sieht ihr nicht einmal ähnlich. Aber Mama, was ist denn los? Hör sofort auf damit. Aber was hast du denn? Mama. Bist du verrückt geworden? Was soll das hier? Du willst mir diese fremde Person als unsere Tochter andrehen. Wie kann man auf so eine bescheuerte Idee kommen? Aber wir hatten es doch abgesprochen. Wir dachten doch beide, das könnte sich gut auswirken. Hör sofort auf damit! Also was soll das denn? Ein paar Monate war ich nicht da und schon erkennst du mich nicht mehr? Also, ich bin bestimmt nicht zurückgekommen, um mich verprügeln zu lassen. Den Abend allein zu verbringen, kommt mir plötzlich ganz schrecklich vor. Daraus kann man den Schluss ziehen, Geld macht das Alleinsein unerträglich. Solange ich keines hatte, hat mir das nie was ausgemacht. Ich glaube, ich fahre zu Cyril. Ich meine, warum soll er bestimmen, wann und wie oft wir uns sehen? Ich weiß nicht, ob er mich überhaupt häufiger um sich haben will. Angesichts meines Zustands. Der ist wirklich nicht kleidsam. Ich fülle jede Woche mehr Wasser in meinen falschen Bauch. Meine Füße kann ich inzwischen schon nicht mehr sehen. Egal. Ich fahre jetzt zu ihm. Das ist die Gelegenheit, die Ernsthaftigkeit seiner Gefühle auf die Probe zu stellen. Ich meine, wenn ihm schon die paar Kilo zu viel sind, wie soll unsere Liebe dann ein Leben lang halten? Andererseits, wenn mein Liebster über mein Erscheinen nur erfreut sein kann, wie findet mein Arbeitgeber es, wenn seine Angestellte spät am Abend bei ihm aufkreuzt? Ist das ein Entlassungsgrund? Hallo? Ich brauche einen Wagen. Ja, jetzt sofort. Wo bist du, Liebster? Hier! Ja. Wer das ist? Keine Ahnung. Aber was das ist klar. Eine junge Frau im Bademantel ohne Bauch. Ich kann dir alles erklären. Das hoffe ich. Das ist nur eine Bewerberin, mit der ich ein Casting mache. Es hat nichts mit dir und mir zu tun. Hier, schau dir doch die Fotos an. Was meinst du genau mit, das hat nichts mit dir und mir zu tun? Ich liebe dich. Ich dachte, das hättest du gemerkt. Mach dich nicht über mich lustig. Ich weiß, es ist jetzt eine blöde Situation, aber glaub mir, es ist mir ernst. Sehr ernst. Es ist die Wahrheit. Ich liebe dich. Welche Wahrheit? Ich beweise es dir. Heirate mich. Komm. Sag ja. Wir gehen mein Fest. Ein echtes Fest. Und feiern unsere Verlobung. Mit echten Freunden. Mit deinen echten Eltern. Ganz offiziell. Meinst du das ernst? Ja. Ja. Ja. Komm, wir tanzen. In den Himmel hinein. In echt. Und mit Stempel. Oh. Ich kann nicht mehr. Wasser. Ein Königreich für ein Glas Wasser. Oh. Hör mal. Eins musst du mir aber schwören. Es ist nicht nur seinetwegen. Ich meine, du liebst mich nicht nur wegen des Kindes, oder? Nein, natürlich nicht. Jetzt, wo wir beschlossen haben, uns richtig zu lieben, können wir demnächst auch richtig zeugen. Erst ein erfundenes Baby, dann ein echtes. Das Problem allerdings ist Sex. Cyril möchte damit warten, bis wir verheiratet sind. Ich weiß nicht, ob ich darüber beleidigt sein soll. Vielleicht nimmt er auch Rücksicht auf meine Schwangerschaft. Obwohl jeder weiß, dass Sex weder Mutter noch Kind schadet. Ich lasse es dabei. Vor allem, weil mir auch nicht so richtig wohl ist, bei der Vorstellung mit ihm zu schlafen. Ich glaube, er ist mir zu nah. Ich bin immer schon lieber mit Typen ins Bett gegangen, mit denen ich nicht so viel zu tun hatte. Vielleicht, weil man sich vor jemandem, der einem egal ist, weniger schämt, nackt zu sein. Dass ich nachts immer in meine eigene Wohnung muss, das ist trotzdem ziemlich blöd. Ich fürchte mich inzwischen auch davor, aus dem Haus zu gehen. Ich sehe nämlich immer häufiger Kollegen bei der Arbeit, wenn ich Leute auf der Straße beobachte. Zum Beispiel das hübsche Mädchen, das im Café einem missgestalteten Typen die Hand hielt. Oder der riesige Junge, der zu einer Lilliputanerin Mama sagte. Die können doch nicht in echt zusammengehören. Schwägerin ins Baby, schön dich zu sehen. Geht's dir gut? Du siehst jedenfalls prima aus. Ja, alles prima. Schön, dass du gekommen bist. Hallo, danke für die Einladung. Wie geht's dir? Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ach, bei mir hat sich nicht so viel verändert wie bei dir. Du musst mir unbedingt noch erzählen, wie eure Inszenierung gelaufen ist. Entschuldige, ich muss zur Tür. Ich weiß, man soll nichts vor der Geburt schenken, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Und weiß, das geht immer, oder? Schau mal, ist das nicht süß? Ja, wirklich niedlich. Ich danke dir. Und mit den Farben, das macht doch heute kein Mensch mehr. Also mein Sohn trägt auch rosa Strampler, darauf kannst du dich verlassen. Na, deine Mutter, wie ist die Lage? Bist du fit? Wir könnten dich fürs Abschlussstück gebrauchen. Da fällt das Kissen weg. Erzähl doch mal, wie geht es mit euch beiden denn so? Bist du glücklich? Du strahlst jedenfalls wie ein Honigkuchenpferd. Wir sollten jetzt mal einen Toast aussprechen auf das glückliche Paar. Genießt die Zeit, die ihr noch zu zweit habt. Danach werden die Nächte kurz, das sage ich aus Erfahrung. Das ist ja ein netter Toast. Julie und Cyril, auf euer Glück, auf euer Kind. Möge es bald Geld verdienen, damit die Eltern sich zur Ruhe setzen können. Quatsch, ein Hoch auf ihre Liebe. Kommt ganz traditionell im Chor. Hoch sollen sie leben, hoch sollen sie leben. Drei, mal hoch. Hoch! Hoch! Hallo. Hallo. Hey, guten Abend. Guten Abend. Schön, dass du gekommen bist. Hallo, gut siehst du aus. Danke, mir geht's auch gut. Wie geht's dir? Ich bin sehr glücklich. Komm, gib mir den Aschenbecher, ich wollte sowieso in die Küche. Du schon wieder? Bist du denn völlig verrückt geworden? Was soll das? Mach, dass du rauskommst. Aber ich hab's dir beim letzten Mal schon gesagt, lass mich in Ruhe. Ich bin vergeben. Hast du das immer noch nicht begriffen? Ich rufe meinen Verlobten, wenn du nicht verschwindest. Deinen Verlobten? Ja, Cyril, siehst du ihn? Da hinten steht er. Das ist der Mann, den ich heiraten werde. Er hat dich dummerweise eingeladen. Jetzt hör doch auf mit dem Theater. Das ist ja lächerlich. Was heißt hier Cyril? Der Typ ist doch Abel, oder nicht? Welchem Theater? Mit diesem Theater, mit diesem Abend, dieser angeblichen Hochzeit, dem angeblichen Baby, dem angeblichen Verlobten. Hast du einen Knall? Ich verbiete dir so, von meinem zukünftigen Mann zu reden. Von meinem Kind. Kind? Von welchem Kind redest du denn? Unter deinem Rock hier, schau. Hier, hier. Da ist nichts als Wasser. Alle wissen Bescheid. Was glaubst du denn? Job, Profi, weißt du noch? Deine eigenen Worte. Da täuschst du dich aber ganz gewaltig, mein Lieber. Das hier ist kein Job, sondern die Wirklichkeit. Die reine, krude Wirklichkeit. Soll ich das glauben? Du denkst das tatsächlich? Natürlich denke ich das tatsächlich. Was denkst du denn? Was ich denke? Dass du völlig durchdrehst. Du Profi! Verzeihung, darf ich mal vorbei? Und wahrscheinlich ist das die Schwester deines Verlobten, richtig? Genau, das ist sie. Ach so. Und wie kommt es, dass ich letzte Woche bei einem Engagement ihren Bruder gespielt habe? Mist, Mist, Mist. Was soll das? Mir dreht sich alles im Kopf. Was wird hier gespielt? Sein Schreibtisch. Da liegen alle Unterlagen der Agentur. Ich weiß nicht, was mir lieber ist, dass seine Gäste wirklich seine Freunde oder dass es Kollegen sind. Sein oder nicht sein, wie ein anderer gesagt hat. Sterben, schlafen, träumen vielleicht. Das ist hier die Frage. Ich habe zu viel getrunken. Der Augenblick der Wahrheit. Die Auflösung des Knotens. Voilà, da haben wir es. Diese Schublade löst die Fragen aller Fragen. Nein. Das glaube ich nicht. Claire, also die besorgte Schwester. Eloise de Martin, Schauspielerin. Na prima. Und der? Und die? Und der? Die ganze Freundesschar engagiert? Warum auch nicht? Der Mann sitzt ja am Drücker. So ein Mist. Mist! Wie siehst du denn aus? Geht's dir nicht gut? Doch, doch, alles in Ordnung. Hast du mal in den Spiegel geschaut? Du bist weiß wie die Wand. Nichts, wirklich. Schätzchen, Julie! Wach auf! Nichts von wegen. Julie, kannst du mich hören? Ja, ist schon wieder gut. Danke. Zu viel getrunken, in meinem Zustand sowieso verboten. Keine Umstände, bitte. Liebling, was ist los? Wie geht es dir? Ich bin nur schlapp. Ein Schwächeanfall, glaube ich. Entschuldigt bitte. Also, Leute, wir machen uns mal vom Acker und lassen das liebende Paar alleine. Die werdende Mutter braucht Ruhe. Also, adieu, Julie. Bis bald. Lass von dir hören. Schon dich. Wir telefonieren, ja? Mach's gut. Bis bald. Alles wird gut. Das wird schon wieder. Das war zu viel heute Abend für dich. Ja, das war es wirklich. Wie konntest du mir das antun? Was denn? Du hast mich genau verstanden. Habe ich irgendwas verpasst? Verarsch mich nicht. Wie bitte? Tu nicht so blöd. Was ist denn plötzlich los mit dir? Das weißt du ganz genau. Nein, ich schwöre dir, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon du sprichst. Also gut, ich kann nicht mehr so weitermachen. Was heißt das? Das bringt uns nicht weiter. Was bringt uns nicht weiter? Das. Unsere Beziehung. Ach komm. Liebes, das gibt es oft. Frauen in deinem Zustand haben Gefühlsschwankungen. Das ist nicht ungewöhnlich. Und vor der Hochzeit hat man auch mal Zweifel. Hör auf, mich wie eine deiner Angestellten zu behandeln! Das war jetzt ein Fehler. Ich habe ihm gerade den Stock hingestreckt, mit dem er zurückschlagen kann. Sein Stichwort: Aber genau das bist du doch. Eine Schauspielerin unter vielen. Eine Arbeitsbeziehung. Was hast du denn gedacht? Ich habe doch nie die Agentur dir vorgezogen. Nie habe ich dich spüren lassen, dass der Beruf vors Privatleben geht. Das habe ich überhaupt nicht gemeint, das weißt du genau. Er spielt weiter den Arglosen. Na gut, dann ziehe ich die Schraube mal weiter an. Obwohl ich mir vorkomme, als sagte ich gerade einen fremden Text auf. Es reicht, Cyril, oder sollte ich doch besser Abel sagen? Ich weiß, dass alle deine Gäste Schauspieler waren. Ich weiß es, hörst du? Das bringt ihn jetzt ein bisschen aus der Fassung. Auch wenn er sich hinter einem perplexen Lächeln versteckt. Und darf man wissen, was dich auf eine solche Idee bringt? Jetzt hole ich zum Finalschlag aus. Ich habe in deiner Schreibtischschublade ihre Fotos gefunden. Jetzt gibt er sich geschlagen. Der Sieg gehört mir. Also gut. Mein Triumph. Okay. Ich warte lächelnd, überlegen lächelnd auf seine Entschuldigung. Also gut. Oder kommt jetzt doch noch ein Gegenangriff? Du bist entlassen. Ich kann nicht mehr reagieren, weil er nach diesen Worten den Ring verlässt. Mir wird wieder schwindelig. Aber nun kann ich es nicht auf die Schwangerschaft schieben. Es ist keiner mehr da, der mir helfen könnte, mich selbst zu belügen. Außerdem hat man schon mal einen Schauspieler weiterspielen sehen, wenn die Vorstellung zu Ende ist. In meinem Kopf herrscht gähnende Leere. So ist es, wenn man allein auf der Bühne steht und seinen Text vergessen hat. Der absolute Horror, der Albtraum hier des Schauspielers. Ein Augenblick großer Einsamkeit. Andererseits, wie sagt unser großer Lehrer Stanislavski, man muss auf seinen Instinkt vertrauen, sich dem Willen des Unterbewussten hingeben, auch wenn man sich dabei ausliefert. Was mir jetzt mein Unterbewusstsein einflüstert, erfordert wirklich Mut. Okay. Gegen meinen Willen führen mich meine Füße hierher. Sein Büro. Nun stehe ich doch tatsächlich in Cyrils Zimmer. Ja? Was ist noch? Meine Vernunft versucht sich durchzusetzen und flüstert mir zu, dass ich gerade im Begriff bin, völlig überzuschnappen. Aber wer hört schon auf die Vernunft? Ich zücke das Briefmesser, das ich von seinem Schreibtisch genommen habe. Beruhige dich. Wird alles gut. Eva! Eva, hör auf mit dem Schwachsinn! Ich denke gar nicht daran und stürze nach nebenan ins Badezimmer. Lilly! Ich höre nicht auf meinen Ex-Verlobten. Meine Augen spiegeln sich einen Moment in dem Messer, bevor ich es an meine Venen setze. Lilly, mach sofort die Tür auf. Lilly! Hörst du, mach die Tür auf! Eva! Eigentlich spüre ich nicht sehr viel. Würde sich das Wasser nicht um mich herum langsam rot färben, müsste ich daran zweifeln, dass ich mir gerade die Pulsadern aufgeschnitten habe. Mach auf! Dann schlage ich die Tür ein! Eva, mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Im richtigen Leben ist es viel anstrengender, als im Film eine Tür einzuschlagen. Oh mein Gott. Ich muss furchterregend aussehen. Wie ich da im Verlobungskleid in meinem Blut liege. Die Augen verdreht und mit dickem Bauch, der aus dem Wasser ragt. Oh mein Gott. Er rennt aus dem Badezimmer, wahrscheinlich um Hilfe herbeizutelefonieren. Tja. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe jedes einzelne Telefonkabel durchgeschnitten. So eine Scheiße! Das darf doch nicht wahr sein! Er hat kein Handy. Braucht er ja nicht. Ich glaub das nicht. Weil er nie aus dem Haus geht. Ich kann das nicht glauben. Er kommt zurück. Sieht sich meinem Todeskampf gegenüber. Meine Pupillen wandern schwerfällig unter meinen Lidern hin und her. Und ich richte eine meiner blutüberströmten Handgelenke in Zeitlupe auf ihn. Was hast du nur gemacht? Was hast du getan? Ich gebe ihm ein Zeichen. Flüstere. Wenn du mich retten willst, bring mich ins Krankenhaus. Starrt er mich an, als wäre ich der Teufel persönlich. Unmöglich. Meine Hand sinkt auf den aufgedunsenen Körper zurück. Und ich kann, bevor mir die Augen zufallen, gerade noch stammeln. Wenn du es nicht für mich tust, dann tu es wenigstens für das Kind. Julie! Eva! Julie! Was ist das für eine Scheiße? Ich glaub's nicht! Eva, mach keinen Quatsch! Was soll das denn? Julie! Ich stelle mich einfach tot. Julie, komm! Was mich, um ehrlich zu sein, keine große Anstrengung kostet. Julie, komm! Wir schaffen das! Nicht einschlafen! Eva! Lilly! Ich hänge schwer an seinem Hals. So schleppt er mich auf die Straße. Und weil er offenbar in all der Zeit, in der er seine Wohnung nicht verlassen hat, einen realistischen Blick auf die Stadt verloren hat, weiß er nicht, dass es an ein Wunder grenzt, ein freies Taxi an einem Samstagabend zu bekommen. Taxi! Taxi! Sein Herz schlägt so stark, dass ich es an seine Brust gepresst spüren kann. Zu Fuß. Wir müssen zu Fuß über die Seine. Taxi! Die Wagen, die an uns vorbeifahren, halten nicht an, um uns zu helfen. Kein Wunder. Wir müssen aussehen, als wären wir direkt einem Horrorfilm entsprungen. Wir schaffen das. Oh, schnell! Ich verliere das Fruchtwasser. Schnell, beeil dich! So erreichen wir, mehr tot als lebendig, das Krankenhaus. Hilfe! Haluk, kommen Sie bitte schnell! Meine Freundin verliert das Fruchtwasser. Ich meine Blut. Sie verliert Blut und das Fruchtwasser. Gehen Sie mal zur Seite. Hier auf die Trage mit ihr. Hallo! Hallo, junge Frau, können Sie mich hören? Hallo! Machen Sie die Augen auf. Hallo, hören Sie mich? Lass mich mal. Guck dir das an. Ich glaub's ja nicht. Was ist das denn? Soll das ein Witz sein? Witz? Was heißt Witz? Ja, oder eine Wette? Ich verstehe kein Wort. Ja, dann schauen Sie mal hier. Erstens ist hier nur der Wasserballon geplatzt, nichts mit schwanger. Und zweitens hatten Sie wohl ein bisschen rote Tinte übrig, oder wie? Und weil mein Verlobter immer noch nicht versteht, zeigt der Sanitäter ihm das Fläschchen mit der roten Tinte, das er in meiner Rocktasche gefunden hat. Achtung, der kippt uns um! Geht's dir besser? Mhm. Ich wollte dir nicht wehtun, weißt du? Aber ich hatte keine Wahl. Ja. Wirklich, ich musste doch irgendwas tun. Willst du wissen, was die schrecklichste aller Vorstellungen ist? Dass die Welt tatsächlich existiert. Liebesschwindel von Cédric Prévost. Aus dem Französischen von Liz Künzli. Hörspielbearbeitung Manuela Reichert. Es spielten Julie, Anne Canis, Cyril, Max von Pufendorf, Julien, Omar El-Saidi, Claire, Claude de Demo und Irma Herrmann, Christian Redl, Martin Bross, Sigrid Burgholder, Johanna Gasdorf, Thomas Gimbel, Daniel Kuschewski, Bernd Reese, Caroline Schreiber, Gabriele Schulze, Hartmut Starnke und Kerstin Thielemann. Technische Realisation Henning Schmitz. Musikauswahl Frank Dommert. Regieassistenz Fabian Fleischer. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008. Dramaturgie und Redaktion Götz Schmedes.